Kundgabe 236. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.12.1937. Licht ist Leben. Einwirken der Boten Gottes. Christnacht. Gesegnet, wer mein Wort aufnimmt und sein Herz verlangend mir zuwendet. Mein liebes Kind, verrichte stets dein Werk in meiner Gnade und bleibe mir treu. Siehe, in rastlosem Eifer dem Herrn dienen wollen, bringt dich den Pforten des Himmels nahe. Und fortgesetzt wird dein Verlangen ein immer innigeres werden, denn meine Liebe lässet dich nicht. In jeder Kreatur siehst du ein Geschöpf Gottes, und ein jedes Geschöpf Gottes wiederum ist ein Teil des ewigen Lichts. Im Licht allein ist Leben. Deshalb strebet nach dem Licht, wenn ihr leben wollet, in Ewigkeit. Das göttliche Licht kam zur Erde, um Erleuchtung zu bringen denen, die in der Finsternis wandelten. In meines Vaters Reich aber wird euch das ewige Licht leuchten, und keine Dunkelheit werdet ihr fürchten brauchen. Darum strebet auf Erden nach dem göttlichen Licht. Dem Heiland bereitet euer Herz in dieser Nacht, dass er Aufnahme findet. Alle deine geistigen Freunde wollen dir beistehen, das, was du auch beginnst, zur Ehre Gottes ist und dir Förderung bringt. Mein Kind, es gehen in dieser Nacht der Boten viele durch das Land. Überall suchen sie, den Willen des Heilands zu erfüllen, indem sie der Menschen Gedanken hinwenden auf die Stunde der Geburt Christi und sie so wieder empfänglich zu machen versuchen für seine Lehren und den Zweck seines Wandelns auf Erden. Aller unser Bemühen ist darauf gerichtet, wieder eine geistige Verbindung zu schaffen zwischen den Erdenkindern und den sie umgebenden Geistwesen, auf dass wir ihnen beistehen können, sich aufs Neue dem himmlischen Vater, dem Heiland, zu verbinden. In dieser Nacht wendet sich so mancher Gedanke himmelwärts. O, könnten wir doch so tief in ihre Herzen dringen, dass sie sich von diesen Gedanken nimmer lösen, dass sie beginnen möchten, ihren Gedanken täglich und stündlich diese Richtung zu geben. Welche Freude würden wir dadurch dem lieben Heiland bereiten? Und welches Seelenheil würde dies den Menschen bedeuten? Und immer würde Gott der Herr mit seiner Gnade das Streben derer segnen und ihnen Kraft geben, von nun an sich selbst zu arbeiten, auf dass ihrer Seele Förderung werde in diesem Leben. Tatenlos müssen wir oft zusehen, wie den Erdenkindern der Weg nach oben immer schwerer wird, wie sie allem Göttlichen sich entfremden und Anschauungen annehmen, die nicht im Einklang stehen mit den Lehren unseres Herrn Jesu Christi. Wir sehen es und können ihnen nicht helfen, weil keines von diesen Menschenkindern uns zu Hilfe ruft. All unser Einwirken wollen auf ihre Gedanken ist vergeblich. Sie weisen alles zurück. Und in solchen Zeiten ist alle Mühe an den Erdenkindern vergeblich. Doch jetzt sind oft die Herzen der Menschen solchen Regungen zugänglich. Es ist eine gesegnete Zeit, wo so mancher, gedankenunbewusst, sich in geistigen Regionen verlieren. Und wo wir solches spüren, sind wir sofort bereit, diese Gedanken weiterzulenken und in ihren Seelen ein Fünkchen des Erkennens zu entzünden. Dem Herrn möchten wir Seelen zuwenden, und den Menschen möchten wir das Licht der Erkenntnis bringen. Der Dunkelheit möchten wir die Seelen entreißen und sie in einen glückseligen Zustand versetzen, indem wir ihnen die Erkenntnis der göttlichen Wahrheit vermitteln, dass sie nimmer wandeln in der Dunkelheit des Geistes. Amen.